Hallo meine Magic Man, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist ja wieder euer Coach Magic und es ist endlich soweit mit der versprochenen Roomtour. Ich habe gedacht, wir beginnen hier mit der Kamera und ich habe einen freundlichen Menschen hier, der mich filmt. Ich habe gedacht, wir beginnen hier mit dem Film, weil die Perspektive kennt ihr in etwa aus meinen Videos. Kannst ja mal filmen, hier sitze ich. Oh yeah! Kimba liegt hier auch schon ganz entspannt. Ja, und ich habe halt gedacht, damit sich das für euch besser erschließt. Oh, ja, ein großer Rollwerk. Wie ich hier wohne, habe ich gedacht, beginnen wir halt einfach hier, dass ihr, weil die Perspektive kennt ihr ja von da quasi nach da. Und deswegen habe ich gedacht, fangen wir hier einfach mal an. Kannst ja auch mal meine Aussicht filmen. Also hier gucke ich immer raus, das ist immer die Aussicht, von der ich immer rede. Da ist mein Garten, wie gesagt, das ist hier so ein Reihenmittelhaus. Und ja, hier ist mein Garten und das ist die Aussicht. Also das ist schon ziemlich entspannt. Das ist jeden Tag neu spannend. Weil man nie weiß, wie der Himmel und die Sonne und so weiter dann scheint. Ja, gehen wir einfach mal durch. Das ist der Esstisch, den ihr kennt. Meine Trainingsbank. Wie der eine oder andere, meine bekannte Lampe. Wie der eine oder andere schon gesehen hat, habe ich meine Einrichtung auf das reduziert, was ich tatsächlich brauche. Und es ist ziemlich groß hier, ziemlich geräumig. Also man kann sich, wie man sieht, schön geräumig bewegen. Ja, du kannst dich auch schon bewegen. Und was interessant ist, kommen wir mit rum. Also hier geht es ja geräumig weiter. Das schließt sich dann nicht, wenn man den Blick vom PC hier runter hat. Das ist dann hier der Bereich der Küche. Also ihr seht, alles sehr, sehr geräumig und weitläufig. Und du kommst auch mit, ne? Wir machen eine schöne Roomtour. Und wie sieht das aus? Alles gut drauf? Ja, genau. Und hier ist dann der Eingangsbereich. Also da komme ich rein quasi. Ich wollte nur, wie gesagt, vorne am PC beginnen, wo ihr mich immer seht. Dann erschließt sich hier halt alles, wie ich lebe, hier halt ein bisschen besser. Ja, da kann man dann auch das Auge schon erahnen. Da vorne frage ich immer, ich habe unten noch eine Garage. Und da das Haus hier irgendwie 1963 gebaut wurde, haben die da immer so einen steilen Winkel. Da kann ich also mit keinem Auto, das ich habe, irgendwie runterfahren. Und deswegen muss ich trotz Garage also auch vorm Haus parken. Ja, hier ist das Schlafzimmer. Hier schlafe ich. 2 Meter mal 2 Meter Bett. Und natürlich die spartanische Einrichtung setzt sich fort. Das ist mein legendärer Nachttisch, für den ich belächelt werde. Aber ich brauche halt, wie gesagt, nichts anderes, weil es halt wirklich praktisch, wenn ich hier am 21.12.2021 wieder ausziehe, dann kann ich den einfach in den Papierkorb werfen. Und dann bin ich wieder los. Also es ist schon alles auf das Nötigste reduziert. Ja, wie gesagt, wenn ich zum Termin muss, habe ich hier mein Bügelbrett, dann bügel ich mein Hemd, mache hier alles fresh. Ja, wie du jetzt mal dabei sein. Ne? Das ist mein Kleiderschrank, also das ist von jedem Umzugshelfer ein echter Traum. Weil das ist so ein IKEA-Modell für, keine Ahnung, 30 Euro. Der wiegt auch nicht mehr als die Hälfte davon, vielleicht 15 Kilo. Das ist also wirklich für jeden Umzugshelfer ein echter Genuss. Kannst du bestätigen, oder? Ja. So, dann habe ich 2 Badezimmer. Also was erstmal sehr interessant ist, wenn man jetzt hier rauskommt. Vielleicht filmst du das hier auch nochmal. Der große Spiegel. Wenn man jetzt hier rauskommt, kann man einmal checken. Okay, bin ich fresh? Sehe ich gut aus? Kann ich so zu meinen Kunden gehen? Oder kann ich so das Haus verlassen? Einmal so für einen Zwischencheck ist das hier mit dem großen Spiegel sehr interessant. Und was auch sehr schön ist, ich habe dann hier mein erstes Badezimmer. Joachim, wir gehen ruhig schon mal rein. Das ist mein erstes Badezimmer. Das ist auch quasi nagelneu. Das ist für mich dann als Erstbezug gewesen. Das ist ganz praktisch, wenn man sich dann, wenn man mal schnell ein Badezimmer braucht, was ist das hier. Und duschen gehe ich halt unten, weil ich bin halt, nicht so der, der Badetyp. Und deswegen habe ich unten auch noch eine Dusche. Ein zweites Badezimmer zeige ich euch gleich auch nochmal. Okay, wir wollen mal runtergehen. Ja, was auch ganz interessant ist, auch wenn man hier reinkommt, also viele Wege führen hier nach oben. Von hier geht es dann auch nochmal in die Küche. Also man kann hier einmal rumgehen. Wir können auch einmal rumgehen, damit sich das für jeden mal erschließt. Also das ist auch wirklich das Interessante hier. Man kann sich wirklich bewegen, das ist doch das, an das ich mich auch gewöhnt habe, weil ich habe euch ja gesagt, ich komme hier aus einem recht großen Haus Und wenn man aus einem großen Haus kommt, wo der Hof allein schon 500 Quadratmeter hat, kann man danach nicht mehr in so eine kleine Mietkaserne ziehen, in so eine Legebatterie mit 50 Quadratmetern. Das geht einfach nicht mehr. Das ist einfach dem geschuldet an das, was man sich gewöhnt hat. Ne? Ist immer dabei, guck mal. Ja, dann lass uns hier einmal rum. Hier kommst du auch mit. Ja, hier geht's dann runter. Komm ruhig hinterher, aber stoß dir den Kopf nicht. Ist ein bisschen niedrig. Kimi, komm! Langsam! Langsam, langsam. Ja, was jetzt ganz interessant ist, habe ich hier nochmal einen sehr großen Raum. Also ich hatte ursprünglich gedacht, hier mein Home-Fitness-Studio reinzumachen. Aber in Anbetracht dessen, dass ich hier natürlich Ende nächsten Jahres wieder ausziehe, macht es natürlich wenig Sinn, sich jetzt hier final niederzulassen und hier mit großem Gerät irgendwie einzurücken, weil alles, wie gesagt, was ich hier reintrage, trage ich hier ein paar Monate wieder raus. Und deswegen auch die spartanische Einrichtung. Es ist aber wirklich schön. Hier kann man jetzt von unten natürlich auch nochmal in den Garten gehen. Das ist jetzt alles ein bisschen zugekrautet. Also jetzt ist, was haben wir heute? Mittwoch. Montag kommt mein Gärtner, der macht das dann alles fresh. Das heißt, alles wird rausgerupft, Rasen wird wieder frisch gemäht und auch vor dem Haus wird alles wieder frisch gemacht. Ja, und hier ist dann mein zweites Badezimmer. Das ist auch sehr cool, weil ich habe hier nochmal Waschbecken, Toilette, BD, Gemüse und eine Dusche. Das ist auch das, was ich hier nutze, weil das ist halt super praktisch, dass man hier dann schnell duschen kann, weil ich bin, wie gesagt, ein Duschtyp, kein Badetyp. Baden ist mir ein bisschen zu umständlich. Ja, zeigen wir es ruhig mal. Ich kann es ja wieder rausschneiden, wenn ich es nicht zeigen will. Also zeigen wir es ruhig mal. Hier ist meine Waschmaschine. Habe ich mir dann auch neu gekauft, weil ich brauchte ja eine neue. Da steht die Heizung. Und von da geht es dann nochmal rum in die Garage rein. Aber wie gesagt, da kann ich leider kein Auto reinfahren. Gib mir nichts mit dem alten Wasser. Komm raus. Komm raus. Komm. Bitte gehen Sie weiter. Oh. Ja, was kann ich noch zeigen? Ja, ich kann euch noch meinen Kellerbereich zeigen, wenn wir schon mal hier unten sind. Hier haben ja vorher mal ältere Leute gewohnt, deswegen ist das hier so einbruchsicher gemacht. Also hier kommt keiner mal eben so rein. Spinne, du brauchst ja nicht mit. Ja, hier gibt es nochmal einen schönen Kellerbereich, hier kann ich ja so Kartons einlagern, also wie ihr seht, ich habe auch noch einen zweiten Nachttisch da oben stehen. Und ja, hier ist nochmal so Hauselektrik, was man so im Haus hat, Durchlauferhitzer. Kimi, wo bist du denn hin? Werkbank ist hier noch, da kann ich auch mal Lichter machen, das ist vielleicht ein bisschen heller. Klassischer Keller halt, 100% trocken, also das ist hier alles sehr gepflegt. Hausanschlüsse und von hier geht's dann. Was macht er denn? Im Müll. Hat er sich im Kreis? Zeig mal, sag ruhig, schneid raus. Ich hab gerade voll auf den Müll gefilmt. Achso. Und festgestellt, dass es der Müll ist. Dass es der Müll ist, ja. Oh ja. Ja, dann geht's wieder in die Garage. Pass auf, dass du den Kopf nicht stößt, weil du bist ja ein bisschen größer als ich. So, und hier kann man nicht. Also ich kann mich dann hier wieder aufrichten. Ja, das ist dann die Garage. Das ist, wie gesagt, hier habe ich noch die Reifen von meinen alten Autos, die ich immer so hatte. Da sind mal die Winterreifen übergeblieben, weil die brauchen die Leute ja nicht schenken. Die handeln ja mit dem Igel in der Tasche und dann braucht man die ja nicht noch mit on top geben. Das wird da ja nochmal richtig wert. Ja, das ist jetzt die Garage. Wie gesagt, leider kriege ich keins meiner Autos hier rein, weil der Winkel oben ist also wirklich so steil. Das ist von 1963, das wurde halt für den VW Käfer konzipiert. Und für die Autos, die wir halt heute, diese handelsüblichen Autos, gehen hier halt nicht mehr runter. Und deswegen ist das jetzt einfach nur nochmal ein schöner Platz, um so irgendwas zu lagern. Aber so ein Auto kann ich halt leider nicht nutzen. Kimi nicht dahin, das ist irgendwas, was du nicht. Komm mal her, geh mal raus. Geh mal raus. Auch! Wie gesagt, für kleine Leute, die Menschen waren früher kleiner, ich bin 1,84 groß. Hier kann man dann zur Sicherheit nochmal abschließen, die Garage ist auch abgeschlossen. Das heißt, wenn jemand in die Garage kommt, dann muss er erstmal durch die Tür und dann bellt der Hund und dann bin ich schon am Start. So. Kimi, komm, wir gehen wieder raus. vorgehen. Ja, und hier kann man dann alleine also wirklich wunderbar leben. Das muss ich wirklich sagen. Komm mal her. Ja, und hier sind wir dann wieder Wohn-Ess-, Arbeits-YouTube-Bereich, wenn ihr so wollt. Das ist dann quasi alles. Klein, aber fein. Vorne mal rausgehen. Dann bellt der Hund. Vorne rausgehen. Jetzt. Ja. So, wir haben gerade gedacht, wir gehen nochmal, ich will euch auch den Garten zeigen und die Terrasse. Und deswegen muss ich leider, weil ich kann Kim jetzt nicht mitnehmen, weil meine Nachbarn, das ist leider so ein Dilemma. Also ich habe mir ja damals extra was gesucht, wo ich für den Hund auch einen Garten habe. Jetzt ist aber das Problem, dass meine Nachbarin hier einen Schäferhund hat, der den gleichen Wach- und Schutztrieb hat wie Kimber. Und da die beide Alpha sind, wäre das jetzt so, wenn ich Kimber jetzt mit rausnehme, dann würde der Schäferhund auch sofort angeschossen kommen. Und dann würden die beiden sich am Zaun natürlich eine wilde Diskussion liefern, sage ich mal. Und deswegen bringe ich Kimber jetzt kurz auf den Flur. Da muss er kurz warten und dann gehen wir raus. Da wird er natürlich ein bisschen bellen, das wird ihm nicht gefallen, aber dann muss er durch. So, mein Bär. Guck dir das mal was Leckeres. Das ist für dich, Großer. Und dann war's. Mach ich hier mal zu. Kimi, warte, ich bin gleich wieder bei dir. Ist mein Hut. Das hat mir nicht gefallen. Aber was soll, jetzt gehen wir mal raus. Ich habe noch ein schönes Fliegengitter. Ja, das ist natürlich eine herrliche Feldrandlage. Mit Blick über die Leine, wie gesagt, verzeiht mir den Garten und die Terrasse. Der Gärtner kommt erst am Montag und dann wird das alles frisch gemacht. Wächst der jetzt hier immer wie verrückt, dieses Zeug. Das kann man dann einfach so rausreißen, aber das soll der Gärtner machen. Ich bück mich nicht gerne. Ja, das ist der Garten. Da habe ich noch ein kleines Gartenhaus. Oh, ich bin da runter. Das war gestern Abend erleichtert, das muss Deba dann auch noch wegmachen. Ja, also hier ist dann meine Grundstücksgrenze, aber hier da hinten ist dann die Leine. Ja, also so wirklich bevorzugte Wohnlage, kann man sagen, das ist wirklich entspannt. Und hier schon mal die Rückseite vom Haus. Was hier halt auch richtig cool ist, man kann es also wirklich richtig schön weit aufmachen hier alles. Und dann kann man natürlich auch richtig schön nutzen. Das Fliegengitter ist sehr praktisch. Also ich sitze hier abends auch sehr gerne dann am PC, habe das hier weit auf. Dann hat man so gar nicht das Gefühl, als würde man hier irgendwo groß drin sitzen. Also das ist schon, wie ich es auch gerne. Das ist wirklich eine entspannte Sache. Und deswegen wohne ich hier wirklich gerne. Ich habe hier eine schöne Markise. Das ist dann, wenn ihr im Video diesen Rotschimmer in meinem Gesicht seht. Weil wenn die Sonne hier tief steht, dann knallt die hier natürlich voll rein. Dann fahre ich diese Markise raus, dass die Sonne einfach ein bisschen abgemildert wird. Und dann habe ich mal so einen Rotschimmer im Gesicht. Also zum Video produzieren ist dieser Platz, an dem ich hier sitze, natürlich nicht optimal, weil man immer nur diesen einseitigen Lichteinfall hat. Aber am Ende des Tages geht es ja nicht nur um die Videoproduktion, sondern auch um Lebensqualität. Und wenn man dann hier sitzt, ist es also wirklich schön entspannt. Hier arbeite ich, wie gesagt, hier mache ich die Videos für euch. Und mit der Aussicht, die ihr gerade gesehen habt, ist also wirklich eine tolle Sache. Ja, Männer, ich hoffe, die Roomtour hat euch gefallen. Jetzt habt ihr auf jeden Fall einen Einblick. Und wie gesagt, ein Mann, ein Wort. Wenn man euch eine Roomtour verspricht, muss sie logischerweise auch kommen. Hier ist sie. Ja, Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wie immer auf eure Daumen hoch, auf eure Kommentare und lasst mir ein Abo da. Teilt es gerne mit euren Freunden, für denen es interessiert. So kann man dann leben, wenn man am Ende des Tages seinen eigenen Weg geht. Das ist nur meine Variante. Also ich bin nur ein Mann, der seinen eigenen Weg auf seine Art und Weise geht. Jeder hat wahrscheinlich andere Vorstellungen davon, wie er leben möchte. Und die kann er dann auch für sich so realisieren. Das ist das im Wesentlichen, was ich brauche. Ja, Kimi sagt, jetzt muss es reichen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen. Tschüss.